Bayern 2 präsentiert Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Die neue Welt. An einem strahlenden Apriltag des Jahres 1607 landen drei englische Schiffe in der Chesapeake Bay in Virginia. An Bord 105 Männer, keine Frauen. Das Land erscheint den Kolonisten so lieblich und fruchtbar, dass sie beschließen, hier zu bleiben. Sie gründen Jamestown, die erste dauerhafte englische Niederlassung auf amerikanischem Boden. Die Siedler unterhalten mit den Powhatan-Indianern der Küstenregion freundschaftliche Kontakte. Doch immer wieder kommt es zu Streitereien und kleinen Kampfhandlungen. Meistens entstehen sie, weil die eine Seite Gesten und Handlungen der anderen Seite missversteht. Es ist ein sehr angespanntes Nebeneinander von Indianern und Kolonisten, zweier Kulturen, die man sich unterschiedlicher nicht vorstellen kann. Doch es scheint, als könnten Siedler und Indianer auf die Dauer miteinander auskommen, hauptsächlich, wenn sie sich gegenseitig aus dem Weg gehen. Captain John Smith, ein abenteuerlustiger und tatkräftiger Mann, versteht es, die Siedlergruppe zusammenzuhalten und mit den Indianern im Großen und Ganzen Frieden zu halten. Eines Tages jedoch wird er auf einem Erkundungsgang von Indianern gefangen genommen. Man schleppt ihn zu einem Opferstein, und schon heben sich die Streitkeulen der Indianer zu tödlichen Schlägen. Doch da löst sich aus der Menge die 13-jährige Tochter des Häuptlings Wahunsonacook, von den Engländern später nur Powhatan genannt, und bittet flehentlich um das Leben des Fremden. Als Pocahontas, des Königs liebste Tochter, sah, dass ihr Flehen nichts ausrichtete, nahm sie seinen Kopf in ihre Arme und legte ihren eigenen Kopf auf den seinen, um ihn vom Tode zu retten. Sollte John Smith später von sich selbst in der dritten Person schreiben. Die Streitkeulen sinken, das Leben des Weißen wird verschont. New World von Terence Malick, USA 2005. Captain Smith kehrt zu seinen Leuten zurück, die Hunger und Angst inzwischen an den Rand des Wahnsinns gebracht haben. Historisch belegt ist, dass Häuptling Powhatan seine Tochter Pocahontas wiederholt mit Fisch, Wild und Maisbrot nach Jamestown schickt. Ohne die Nahrungsmittel hätten die Siedler den ersten Winter nicht überlebt. Eine zweifellos noble Geste, die im Mythos denn auch gebührend ausgeschmückt wurde. Powhatan bleibt dennoch misstrauisch gegenüber den umtriebigen Neuankömmlingen. Zu Recht. Denn die Kolonisten denken gar nicht daran, das Land, das sich ihnen so gastfreundlich und unbegreiflich gezeigt hat, wieder zu verlassen. 1609 verletzt sich John Smith bei einer Pulverexplosion und kehrt zurück nach London. Bei neuerlichen Kämpfen wird Pocahontas von den Siedlern gefangen genommen und in Jamestown als Geisel festgehalten. Dort lernt sie den Pflanzer John Rolfe kennen. Klaus Teweleit, Kulturkritiker und Autor einer Studie zum Mythos Pocahontas. Pocahontas verbindet sich tatsächlich mit einem der weißen Siedler, nämlich mit John Rolfe, Tabakpflanzer, und verhilft der Kolonie zum ersten Reichtum durch Tabakhandel, Lieferungen nach London. Während dieser Geiselhaft verliebt sie sich in den John Rolfe und umgekehrt. Dieser holt die Erlaubnis ein, sie heiraten zu dürfen, das setzt Taufe voraus. Sie wird getauft, sie heiraten und sie fahren 1617 nach London auf Einladung der Virginia Company an den Hof, um Werbung für die neue Kolonie zu machen und den Tabakanbau. Das ist sozusagen der Gründungsmythos der Südstaaten der USA, wo er auch heute noch viel populärer ist als im Norden, und ist dokumentiert noch 1840 in einem großen Gemälde von John Gatsby Chapman im Kapitol in Washington, in der Rotunde, Taufe von Pocahontas dort groß dargestellt, als amerikanischer Gründungsmythos. Die Geschichte von Pocahontas und Captain Smith hat freilich den Nachteil, dass John Smith der einzige Chronist der Geschehnisse ist. Unter dem Titel »The General History of Virginia, New England and the Summer Islands« veröffentlichte er seinen Bericht erst im Jahr 1624, als Pocahontas und ihr Vater nicht mehr lebten. Es könnte also sein, dass John Smith diese dramatischen Geschehnisse mehr oder weniger erfunden hat, um seine Rolle bei der Siedlungsgründung ein wenig zu betonen. Vielleicht hat John Smith auch etwas gründlich missverstanden. Das ganze Geschehen nämlich könnte, wie neuere kulturwissenschaftliche Vergleiche zeigen, nicht etwa ein Opfer, sondern vielmehr eine Form von Freundschafts- und Aufnahmeritual gewesen sein, bei dem Pocahontas die Rolle einer Patin innehatte. Allerdings scheint Pocahontas, wie ihr späteres Verhalten gezeigt hat, durchaus einen Narren an den Neuankömmlingen gefressen zu haben. Nur ein diplomatisches Ritual war das wohl auch nicht. Dritte Möglichkeit, die Geschichte war von vornherein gedacht als Mittel politischer Willensbildung und Legitimation derer, die für eine Kooperation und nicht für eine Konfrontation mit den Indianern eintraten. Klaus Teweleit, Kulturkritiker und Autor einer Studie zum Pocahontas-Mythos. Die Verbindung des weißen Kolonisten, des weißen Siedlers mit dem indianischen Mädchen enthält so etwas wie die Utopie eines neuen Landes mit gemischter Bevölkerung. Das Modell dafür haben wir tatsächlich ja in Mexiko. Cortes, der Eroberer, bekommt nach seiner ersten gewonnenen Schlacht von den Azteken, Kaziken, Häuptlingen 20 Jungfrauen geschenkt als Anerkennung für seinen Sieg. Diese verheiratet er sofort mit seinen Hauptleuten. Es beginnt vom ersten Moment an die Vermischung von Spaniern und eingeborenen indigenen Indios. Die heutige Bevölkerung von Mexiko, die sich La Raza nennt, ist sehr stolz darauf und empfindet sich auch als den meisten anderen Rassen der Welt gegenüber überlegene Rasse eben durch diese Mischung. Diesen Weg haben die Engländer 1607 zunächst auch versucht einzuschlagen. 1612 oder 13 ist die Heirat mit Pocahontas. Es ist versucht worden, weitere Ehen dem folgen zu lassen. Der Gouverneur selber, Thomas Dale, hat versucht, eine Schwester von Pocahontas zu heiraten. Powhatan hat der Häuptling nicht eingewilligt. Irgendwie hatte ihm was missfallen an den Weißen. Das lief alles nicht richtig und es kommt zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Und die werden fortgesetzt am englischen Hof und in der englischen Theologie besonders, an englischen Universitäten. Es gibt dort zwei Hauptrichtungen. Die einen, die sagen, die Indianer sind Menschen wie wir. Wir, sagen sie, waren vor kurzem auch noch in Anführungszeichen Heiden, nämlich falsche Religion, katholisch. Die sind also aufgeschlossen und wollen die nordamerikanischen Indianer als gleichberechtigte Menschen anerkennen, die man zur richtigen Religion bringen kann und über Ehen. Und es gibt eine andere Fraktion, die sagt, nein, wir behandeln sie nach dem Bibelvorbild Kanaaniter, von denen Jahwe gesagt hat, das sind im heutigen Wort Heiden, das sind Wilde. Wir müssen sie ausrotten und Frauen und Kinder töten und ihr Land nehmen. Und im Lauf der Geschichte setzt sich diese Fraktion durch. Die Fraktion der Landnehmer, die sagt, wir sind berechtigt, dieses Land zu nehmen. Und nachdem Pocahontas in London, sie stirbt dort während ihres Besuchs an einer bis heute ungeklärten Infektion, nachdem sie nicht zurückkommt, werden keine weiteren Ehen geschlossen. Auch im ganzen 17. Jahrhundert dann nicht, gibt es nur drei weitere zwischen Engländern und Indianern. Also genau das Gegenteil von Mexiko passiert. Die Landnahmefraktion setzt sich durch, rodet Wälder, vertreibt die Indianer, baut den Tabak immer weiter. Und innerhalb von 30 Jahren sind so gut wie alle Powhatans aus Virginia verschwunden. Sie hätten sich sonst zu Landarbeitern versklaven lassen müssen. John Smiths Liebesgeschichte, in der sich alle Märchen und Abenteuerträume zu vereinen scheinen, gelingt aber etwas anderes. Eine politisch-ökonomische Gründungsgeschichte wird durch eine sentimentale und erotische Legende verdeckt. In diesem Prozess entschließen Romanschreiber sich, entschließen amerikanische Mythenschreiber sich, die Liebesgeschichte mit John Smith, die jene erfunden hat, er macht sich zum ersten Romanschreiber sozusagen dieser Besiedlung Amerikas. Amerikanische Literatur entsteht zuerst in John Smith. Es gibt drei dicke Bände mit Schriften von ihm. Sehr interessante Bände, in denen er seine Geschichte und die Frühgeschichte Amerikas darstellt. Und dort spielt dann die Pocahontas diese Rolle derer, die ihn retten. Und damit stellt er sie in eine ganz andere Tradition, nämlich in die Tradition, die wir aus der griechischen Literatur seit Medea kennen. Medea, die wir uns vorstellen müssen als Mongolen, am Ende des Schwarzmeers, läuft über zu Jason, dem ersten Kolonisten, wenn man so will, der dorthin geschickt worden ist, das goldene Vlies zu rauben. Er würde das nicht bekommen ohne Medea, die Tochter des Königs. Medea ist also die erste Königstochter, die zu einem weißen Kolonisator überläuft. Und von dieser Figur hat es Hunderte in der weiteren europäischen Kolonialgeschichte gegeben. Aus der mexikanischen Besiedlung bei Cortes kennen wir sie als Malinche, die sich auf die Seite von Cortes schlägt, Spanisch lernt und ihm gegen die Azteken hilft. Diese überlaufende Königstochter ist eine literarisch ausgearbeitete Figur in der europäischen Schreibgeschichte. Und in diese Geschichte hat John Smith sie gegen die historischen Tatsachen eingebaut, reingestellt. Die andere, die viel interessantere Geschichte, ist die mit dem Tabakpflanzer John Rolfe. Die ist dabei mehr oder weniger verschwunden. Insbesondere im 19. Jahrhundert beflügelte die wunderbare Legende von der ersten indianisch-weißen Liebesgeschichte, jenseits aller historischer Einwände und profaner Deutungsversuche, die Fantasie von Theaterautoren und Dichtern wie George P. Morris. Durch die Luft zu seinem Haupte das grause Kriegsbeil fliegt. Das Mädchen mit wildem Mute die Arme um ihn legt. In der historischen Wirklichkeit der indianisch-weißen Beziehungen entstand aus ersten Missverständnissen und Annäherungen keine Geschichte eines neuen Volkes. Stattdessen gab es 3 Jahrhunderte lang weniger Liebesgeschichten als Grausamkeit, Verrat und Krieg zwischen den Völkern. Und während man den Indianern das Land nahm, sie in immer engere Reservate zurückdrängte und jeden Vertrag mit ihnen brach, ergötzte man sich in Melodramenaufführungen, in Kolportageromanen und schließlich auch im Film an der treuen Liebe zwischen Pocahontas und Captain Smith. Pocahontas, Walt Disney Productions, USA 1995. Der unbarmherzige, rassistische Krieg hatte auch auf der Seite der Weißen einen erotischen Mythos aufzuweisen, an dem freilich nichts friedlich und nichts romantisch ist. Es ist die Legende von Hannah Duston. Knapp 100 Jahre nach der Gründung der ersten englischen Siedlung Jamestown kommt es in der Siedlung Haverhill in Massachusetts, die immer wieder von den Franzosen und ihren indianischen Verbündeten überfallen wird, zu einem folgenschweren Übergriff. Die junge Siedlerin Hannah Duston wird von Indianern entführt. Sie tötet 5 ihrer Bewacher, nicht genug damit, sie nimmt ihnen die Scalps und kann fliehen. Nach einem Marsch von 150 Meilen durch die Wildnis lässt sich Hannah Duston als Heldin feiern, die einen furiosen Sieg über die heidnischen Wilden errungen hat. Klaus Teweleit, Kulturkritiker und Autor. Die weiße Frau, die sich lieber selber tötet, als sich einem Indianer sexuell hinzugeben oder vergewaltigen zu lassen, die ist eine etwas spätere Erfindung, aber natürlich eine Folge dieser Entwicklung. Da die Mischehen von England aus im protestantischen Sinne tatsächlich offiziell verboten werden. Das ist aber ein Prozess, der vielleicht 1630-40 einsetzt. Es gibt vorher eine ganze Menge, aber nicht vom Hof formell genehmigte Ehen zwischen Siedlern und indianischen Frauen. Ganz einfach, weil keine weißen Frauen da waren. Was machen sie? Sie verbinden sich mit Indianerinnen und die haben auch in vielen Fällen nichts dagegen. Man muss sich das als relativ unkriegerischen, aber auch nicht weiter politisch bedachten Akt, jetzt ein Mischland herstellen zu wollen, sondern einfach die verschiedenen sexuellen Bedürfnisse kommen da zusammen und es gibt eine ganze Menge Mischlingskinder in diesen ersten 2 Jahrzehnten der Besiedlung. Das wird dann aber abgebrochen und dann setzt sich mehr und mehr der Mythos durch des vergewaltigenden Indianers, der aus der Sexualität mit weißen Frauen ausgesperrt wird. Das bleibt für Jahrhunderte ein amerikanisches Grundmodell, noch stärker durchgeführt in der amerikanischen Literatur und Mythologie als das Verbot der Ehen mit Schwarzen. Das geht später, weil die Schwarzen ja als Sklaven, dann als Freie auf den Farmen arbeiten und im weißen Arbeitsprozess drinstecken, leichter als mit der indianischen Bevölkerung, die sich nie in der Weise in den weißen Arbeitsprozess, weiße Farmen und so weiter, integriert hat. Weißen Bergbau, alles haben die Indianer nicht gemacht. Aber der indianische Mann, anders als die indianische Frau. Weiße Siedler dürfen immer indianische Frauen nehmen. Sie dürfen sie rauben, sie dürfen sie vergewaltigen, sie dürfen sie heiraten, sie dürfen alles Mögliche machen. Aber der rote Mann hat seine Finger von der weißen Frau zu lassen. Das wird infolge dieser Entwicklung amerikanischer, mythischer und praktischer Standard. Im Western, universales Männermärchen wie amerikanisches Nationalepos, rumoren nicht nur die Legenden der großen Banditen von Jesse James bis Billy the Kid, die Geschichten der Siedler, Trecks und ihrer Kämpfe gegen die Wildnis, den Hunger und die Indianer. Durch den Western ziehen sich auch die Bilder der edlen Indianerprinzessin Pocahontas und der streitbaren Puritanerin Hannah Duston. Letztere scheint immer wieder dann aufzutauchen, wenn sich die weiße Mitte der amerikanischen Bevölkerung politisch und religiös nach rechts bewegt. Die andere, Pocahontas, hat in der populären Mythologie ihren Auftritt, wenn sich die liberalen, versöhnenden Kräfte durchsetzen. Mythos und Realität verlaufen dabei seit 400 Jahren bemerkenswert widersprüchlich zueinander. Im Jahr 1805 erscheint der Roman »The Settlers of Virginia« von John Davis. Smiths Kopf wurde auf den Block gelegt, und die Männer machten sich bereit, mit ihren Keulen sein Hirn herauszuschlagen. Der Chor der Frauen wurde nun bitterer in seinem Wehklagen über das Opfer, aber der wilde Monarch blieb unerbittlich, und die Exekuteure hoben ihre Arme, um ihres todbringenden Amtes zu walten. Als Pocahontas in erregter Trauer zum Stein hinlief und das Haupt des Opfers in ihre Arme schließend das eigene Haupt auf das seine legte, um an seiner Statt den Todesstreich zu empfangen. O guter Geist, du Engel bei der Arbeit am Thron der Gnade, wenn Seelen, die selig nicht mehr auf der Erde weilen, aus dem Busen des ewigen Lichts Zeuge dessen sein könnten, was sich hier vollzieht, so nimm auch du, süßer Seraphim, dies Dankopfer für die Menschlichkeit gnädig entgegen. So läuft das mit Romanliteraturen, romantischen Literaturen, geschichtsverschönernden Literaturen oft, dass sie genau das Gegenteil dessen besingen, was praktisch passiert. John Davis, Anfang des 19. Jahrhunderts, ist der erste Romancier, der das breit ausführt. Er macht tatsächlich Romane, Folgen von Romanen mit einem Happy End von John Smith und Pocahontas. Das heißt, Pocahontas wird dabei also getauft, christlich, wird immer weißer. Auch auf den Bildern im Kapitol erscheint sie als eine halb weiße, halb geweißte Frau. Und man muss dazu sagen, sie bekommt einen Sohn aus der Ehe mit John Rolfe. Der wird auf den Namen Thomas getauft, Thomas Rolfe. Den haben die beiden mit, als sie 1617 London besuchen. Und der bleibt in London, wird dort großgezogen. Sie stirbt und John Rolfe kehrt alleine zurück nach Virginia. Dieser kommt 20 Jahre später als Offizier nach Virginia, heiratet eine Weiße, ist aber der Sohn von Pocahontas, hat damit also eine Linie indianischen Blutes in sich. Und aus dieser Familie gehen im Lauf der Jahrzehnte ihre Töchter, Söhne und so weiter eine Riesensippe hervor, die sich heute noch Descendants of Pocahontas nennt. Die Nachkommen von Pocahontas, das sind ungefähr 10.000 Verbriefte heute. Und es gibt 300.000 oder mehr, die ohne Verbriefung sich Descendants, also Nachkommen von Pocahontas nennen. Das beginnt im 19. Jahrhundert und etabliert sich als eine Art amerikanischer Frühadel. Deswegen heißt Pocahontas in manchen Gedichten »The Mother of Us All«. Die Amerikaner, die sich von Europa lossagen und dann Amerikaner werden, setzen sie ein als tatsächliche, wirkliche, fleischliche Gründungsmutter in diesem Prozess. Und das wird durch diese Romane natürlich unterstützt und weitergeschrieben. Während faktisch selbstverständlich läuft, kein Indianer darf eine weiße Frau faktisch heiraten nehmen. Auch kein Indianer darf Land besitzen. Keine Urkunden werden, Besitzurkunden für Indianer ausgestellt, anders als später für Schwarze. Das gipfelt 1840 dann in diesen Bildern von Chapman im Kapitol, wo Pocahontas sozusagen als Mother of Us All etabliert wird, als Gründungsmutter Amerikas. Pocahontas, das ist die Frau zwischen den Fronten. Als Überläuferin und Verräterin kann sie von der einen, als Beute und Symbolfigur der Unterwerfung von der anderen Seite gesehen werden, ebenso aber auch als Vermittlerin, Gestalt der Versöhnung, als Mutter der Nachkriegsgesellschaften. In allen Formen der Landnahme, in allen Kriegen und allen Konflikten in der neuen Welt tauchen nicht nur die Hannah Dustons auf, die sich aktiv an der Vernichtung des Feindes beteiligen, sondern auch eine Variante der Pocahontas, die dem Fremdling mit Nahrung und Liebe begegnet. Im 20. Jahrhundert war die Legende von Captain Smith und Pocahontas nicht mehr allein amerikanischer Gründungsmythos und Pflichtlektüre in den Elementarschulen, sie wurde auch Teil der Popkultur. Und im Pop beginnen die Verhältnisse zu tanzen. Aus der Allegorie einer freiwilligen Unterwerfung der indianischen Kultur wurde eine Amour Fou, die Geschichte zweier Helden, die wild und frei sein wollten, gegen die Ordnungen und Vorurteile auf beiden Seiten. Klaus Teweleit, Kulturkritiker und Autor. Angefangen wurde diese moderne Bearbeitung 1957 von Peggy Lee. Das war der 350. Jahrestag der Besiedlung von Jamestown. Dort hat sie den Fever Song von Little Willie John genommen und dem zwei neue Strophen hinzugefügt. Und eine neue Strophe lautete: Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare, he gives me fever. Das ist eine 1957 Erfindung von Peggy Lee. Das ist vorher nicht in dem Fever-Song drin. Elvis und alle singen das dann später auch. Eine andere Strophe, die sie neu macht, ist Romeo Loved Juliet, die Romeo und Julia-Liebe. Dort geht es auf Teenager-Liebe. Peggy Lee will 1957 mit Rockmusik Teenager sexualisieren. Nicht politisieren in dem Fall, sondern sexualisieren. Deswegen macht sie diese Liebesstrophe, Captain Smith and Pocahontas, he gives me fever. Daddy, oh, don't you dare. Papa, halt deine Finger da raus, was deine Minderjährige, deine Teenager-Tochter macht. Das ist die Politik des Moments 1957, durchgeführt mit diesem Superhit von Peggy Lee. In mannigfaltigen Bearbeitungen zwischen Peggy Lee und Walt Disney wird Pocahontas zur Urmutter von Ökologie, Political Correctness und multikultureller Demokratie. Bei Walt Disney werden statt Tabak nicht nur ganz unverfänglich Mais und Sonnenblumen angebaut, es geht auch fast ganz ohne jene erotischen Bezüge, die den Mythos sonst so spannend machen. Da kann man den Disney-Film aus den 90er Jahren nehmen. Der Film macht es ganz raffiniert so, dass Pocahontas jetzt nicht einzig als Indianerin erscheint, sondern so puerto-ricanische Züge hat, ein bisschen Japanisches ist drin, wie sie gezeichnet ist. Man merkt, sie soll für die ganzen farbigen Einwanderer, nicht unbedingt Ureinwohner von Amerika stehen. Und es läuft diese Liebesgeschichte los und John Smith lernt sie zu respektieren, ihr Verhältnis zur Natur, was sie alles kann, was er alles von ihr lernen kann, ihre Verbindung zu den Wasserfällen, den Vögeln, Tieren, Landschaft und so weiter. Aber mit der Liebe kann es leider nichts werden. Er wird verletzt und muss zurück nach London. Das ist sozusagen der heutige Stand. Anerkennung der verschiedenen Kulturen als verschieden, aber bitte möglichst nicht die fortgesetzte dauernde Mischgeschichte. Die Weißen sollen doch besser unter sich bleiben, die Puerto Ricaner unter sich und so weiter und so weiter. In der Weise ist dieser Mythos immer in jeder Phase der amerikanischen Geschichte politisiert worden nach den jeweiligen Bedürfnissen des Moments. Da gibt es eine ganze Menge. Eine gegenteilige ist, wenn man die Linie Marlon Brando, Kevin Costner, Neil Young nimmt, die sich auf die Seite der Landansprüche der Indianer geschlagen haben in den letzten Jahrzehnten. In dieser Zeit, dort wird Pocahontas wieder eine Wunschgeliebte. Ne? In Neil Youngs Pocahontas-Song fantasiert er, dass er mit ihr in der Prärie im Feld schläft und sich vorstellt, was sie dabei fühlt. Gefährliche Pocahontas. Das konservative Amerika war sich schon immer darüber im Klaren, dass die indianische Prinzessin, was auch sonst ihre Absichten gewesen sein mochten, zuerst einmal immer eine Verführerin war. So übersetzte man den Namen der jungen Indianerin mit den Worten »wenig Scham«, Pocahontas. Unterdessen hat sogar der Fever-Song zur Amour Fou von Captain Smith und Pocahontas seine Geschichte. Er hat sich vom Country-Song über den Rock'n'Roll bis hin zum Trash-Rock der Band The Cramps gewandelt und mit immer mehr rebellischer Energie aufgeladen. Im Kindergarten und im Sonntagsprogramm des Fernsehens freilich wird jedes amerikanische Kind weiter auf die brave Variante der Legende eingeschworen, auf die Disney-Version des Mythos. Selbst der einst so eigenwillige Regisseur Terrence Malick hat in New World, anders als in seinen früheren Filmen, den Mythos beinahe unangetastet gelassen. In New World scheint es am Ende, als hätte das große Versöhnungswerk der Indianerprinzessin sich in kurzem Glück und frühem Tod erfüllt. Der Zorn über die Zerstörung des Paradieses weicht einer melancholischen Trauer über den Verlust. Vielleicht musste der Mythos Pocahontas ja auch auf diese Weise in der Popkultur begraben werden. Schließlich galt die Indianerprinzessin mit dem erotischen Fieber und dem multikulturellen Lebensentwurf, die Medea des Western, das frühe Hippie-Mädchen und Mother of Us All, auch als Schutzheilige eines Genussmittels, das inzwischen verpönt ist. Es ging und geht bei der Legende von Pocahontas immer auch um den Tabak. Oder anders gesagt, um eine groß angelegte Verwandlung von Natur in Ökonomie oder von Begierde in Kapital. Um den Zusammenhang von Kapitalismus, Lust, Gewalt und der Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies. Nachdem Pocahontas und ihr Vater Powhatan längst tot sind, erkennen die Algonquin-Indianer, dass die englischen Siedler immer mehr Land verlangen, immer weniger Gegenleistungen zu erbringen bereit sind und ihre Tabakpflanzungen mit immer gewalttätigeren Mitteln ausweiten. Sie erheben sich 1644 gegen die Siedler und ein furchtbarer Vernichtungskrieg beginnt. Unter denen, die sich an der Ausrottung der Indianer mit Flamme, Kreuz und Schusswaffe beteiligen, ist auch Thomas Rolfe, der in England aufgewachsene Sohn von Pocahontas.